schönes Fest für die Familie. Ein schönes Fest. Ein schönes Fest für die Familie. Und alle sind gekommen, Süßigkeiten für die Kleinen. Doch ich habe meine eigene Sichtweise zu dem Treiben. Das ist kein Spiel, süßes oder saures Leben oder der stirbt. Ich bin verborgen vor den Augen dieser Menschen mit der leuchtenden Laterne. Nenn mich Pumpkin Jack, hab das Messer eingetauscht und mich im Gebüsch versteckt. Die Kinder, sie sind sicher, mein Interesse ist geweckt. Ihre Zukunft in den Sternen, doch passieren wird ihnen nichts. Mein eigentliches Ziel hab ich vor mir schon in Sicht. Es ist die Party in dem Haus. Die Tür, sie steht mir offen und die Musik, sie ist laut. Ich trete ein. Die Sonnenstrahlen, sie verblassen in der Nacht. Und die Kürbisfratze jagt mit der gottverdammten Axt. Falls die Falle dazu schnappt, gibt es für dich keinen Ring. Halloween ist der Tag, an dem ich aktiv bin. Die Sonnenstrahlen, sie verblassen in der Nacht. Und die Kürbisfratze jagt mit der gottverdammten Axt. Falls die Falle dazu schnappt, gibt es für dich keinen Ring. Halloween ist der Tag, an dem ich aktiv bin. Der Ehrengast, unerwarteter Besuch. Und meine Axt, sie ist scharf. Sie dürstet nach dem Blut. Alle Leute abgelenkt, keiner, der mich erst bemerkt. Doch wenn es so weit ist, wird das Atmen viel zu schwer. Der erste Treffer trifft den Kopf und einen Kopf ist der kürzer. Die Panik macht sich breit und keiner kann es wirklich glauben. Szenen wie aus einem Film spielen sich ab vor ihren Augen. Ich bin im Blutrausch, mutiere zum Berserker. Schlachte alle nieder, die ich zu packen bekomm. Ihre Schreie sind die Töne, meine Sinne sind verführt. Ich hab sie abgeriegelt, kein Entkommen durch die Tür. Eure Kinder werden leben, doch eure lösch ich aus. Die Sonnenstrahlen, sie verblassen in der Nacht. Und die Kürbisfratze jagt mit der gottverdammten Axt. Falls die Falle dazu schnappt, gibt es für dich keinen Ring. Halloween ist der Tag, an dem ich aktiv bin. Die Sonnenstrahlen, sie verblassen in der Nacht. Und die Kürbisfratze jagt mit der gottverdammten Axt. Falls die Falle dazu schnappt,